Pusher weißes in den Nachtclubs verteilt. Und die Note fragt, was ist das? Sag ich, Backpulver leid. Mach die Stammkundschaft high. Und der Puffbesitzer sagt nix, weil der Schwanzlutscher weiß, dass ihn mein Kampfhund zerreißt. Weed wird luftig geschmuggelt, geruchssicher Kumpel. Und ein Spray verwirrt die Nasen von den Suchtmittelhunden. Koksplantagen so groß, dass man sie für Fußballfelder hält. Mach mit Puder schnelles Geld, wie das Juarez-Kartell. Die Gefangenen pushen wieder, weil wir die Substanzen schmuggeln, dann korrupten Schließern mit den Sassenbussen liefern. Dealen mit Kontaktleuten, Packs unter den Fliesen in den Waschräumen, wenn wir Kokain in ihren Knast schleusen. Business mit Marihuana und Shore floriert, weil jeder Junkie in den Straßen das Dope konsumiert. Ware ist mobilisiert, Mitternacht wird vorbei am Zoll im Wagen, das Koks transportiert. Plus ein Kilo Heroin im Magen des Drogenkuriers. SpongeBob Gunshot, ich bin Gangleader, Bad Boss. Schwamm Connection Dealer, checken die Crack Rocks. Keine Kooperation mit den Dreckskops. Nichts gesehen, nichts gehört, nichts gesagt. Yeah. No cooperation con la policía, la familia. Kugeln aus den schwarzen Siebener. Bikini Bottom Mafia, la vida loca. Drogen schmuggeln nachts im Siebener. Beamer, Alpina, Coca. No cooperation con la policía, la familia. Kugeln aus den schwarzen Siebener. Tätowierte Banger Crews, Ghetto G's mit Gang Tattoos. Fresse zu, sonst stechen wir mit Messern zu. Bikini Bottom Block Gangster Mob Member. Plankton in den Socket, Stoffchecker. Sponge ist Boss-Rapper. Verpasst ihr mit der Glock nen Kopftreffer. Du wirst von Metall durchlöchert, so wie College-Blockblätter. Cocklecker. SpongeBob Gunshot, Patrick Bang, Ghetto-Dealer. Unter Deo sticht in dein Gesicht wie Gang-Tätowierer. Für die Club-Männer, Biker, Pusher, Verteiler. Hood-Banger, Fighter, für die Gangster, für die Schutzgeldeintreiber. Gun unterm Kopf, Kiss in Koks und Gras in der Matratze. Schneid Verrätern die Kehle durch. Kolumbianische Krawatte. Das Business ist kalt, Business ist Gewalt. Klingen in den Hals und das Blut fließt in die Rillen des Asphalts. Wenn ich dich Klingel zersägt, wirst du Bitch mit 70 Stichen genäht. Das Butterfly geht in die Brust wie dieses Fitnessgerät. Gang-Symbole, Bass-Piece, wenn ich durch deine Baggy-Hose Stahl schieß. Bitch, dann heißt es Territorialkrieg. SpongeBob Gunshot, ich bin Gangleader, Bad Boss. Schwamm Connection Dealer, checken die Crack Rocks. Keine Kooperation mit den Dreckskopf. Nichts gesehen, nichts gehört, nichts gesagt. Yeah. No cooperation con la policía, la familia. Kugeln aus den schwarzen Siebener. Bikini Bottom Mafia, la vida loca. Drogen schmuggeln nachts im Siebener. Biber, Alpina, Coca. No cooperation con la policía, la familia. Kugeln aus den schwarzen Siebener. Ghetto G's mit Gang Tattoos. Fresse zu, sonst stechen wir mit Messern zu. Ich schwör bei Gott, ich nehme meine scheiß Beretta mit ins Grab. Verbrecher ticken Glas wie das Texas Syndikat. In den Gefängnissen Razzia. Drogen schmuggelt Schwamm Connection. Members in Drug Kicker wie die Mexican Mafia. Über die Mexiko-Grenzen bis nach Beverly. Wir kontrollieren Geschäfte in den Zellen wie die Black Guerrilla Family. Nachdem du die Kante des dreckigen Asphalt schlupfst, gibt es Bordteig-Kick oder ich stech dich im Knast kaputt. So wie die Aryan Brotherhood. Ich lass aus der Magnum Blei regnen. Wir sind GC fürs Verchecken, reingehen, BBM ist MS-13. In einer Gang ist jeder Motherfucker Bruder. Schwamm Connection ist global wie Mara Salvatrucha. Der Ballermann auf Butter. Hass für Enemies, Patronen oder G's und ich kaputt wie bei einer Gang-Initiation. Stepp für meine Battos, ich bin Bandenboss, Schlampe. Blut für Blut, Sangre por Sangre. No cooperación con la.